Verloren in den Tiefen meiner Gedanken, ein Meer aus Wirrwarr. Ein Dunkel ohne Licht, ich suche nach Antworten, doch finde Fragen. Verzweiflung umhüllt mich, ich weiß nicht, wo ich bin. Gefangen in einem endlosen Labyrinth. Mein Verstand verwirrt, aus den Fugen geraten. Ein Echo hallt in meinen Ohren wieder, die Stille schreit nach mir. Ich kann sie nicht ertragen. Wo ist mein Verstand? Wo ist mein Verstand? Verloren in diesem dunklen Ort. Wo ist mein Verstand? Wo ist mein Verstand? Ich finde keine Antwort, es ist fort. Ein Dunkel ohne Licht, ich suche nach Antworten, doch finde Fragen. Verzweiflung umhüllt mich, ich weiß nicht, wo ich bin. Gefangen in einem endlosen Labyrinth. Mein Verstand verwirrt, aus den Fugen geraten. Wo ist mein Verstand? Gefangen in einem endlosen Leben.